Ey, du kriegst einen Schuss in die Waden, wo Muskeln nie waren. Du hast auf meinem Konzert Rucksack getragen. Bist du in meiner Stadt, musst du mit Schutzweste schlafen. Note, ich ficke nur Fotzen mit Brustimplantaten. Deine Mutter darf blasen, heute will die Note Prada. Und? Doch kriegt einen Schließmuskelkater. Jeder Hurensohn, der grad bei Twitter schreibt, entweder du zahlst Schutzgeld oder du brauchst Sicherheit. Jeder im Business weiß, ich suche die Action. Schieß auf mich, doch ich fress diese Kugeln wie Pac-Man. Verleugnest du nicht vor dem Richter die Aussage, kriegst du einen Haken wie richtige Aufgaben. Deine Ma hat zwar schiefe Zähne, okay. Doch nachdem ich sie auf dem Bett von Ikea nehme, was dann? Denkt sie, dass ich aus Guinea wäre und zieht bei mir ein wie Nivea Creme. Gangbanger 2 mit dem Benz durch Hawaii, Kollege auf Farid Bang, zwei Legenden am Mic, mache Geld und bin reich, ich bin Gangbanger. Gangbanger, Gangbanger. Hey, Gangbanger 2 mit dem Benz durch Hawaii, Farid Bang und Kollege, zwei Legenden am Mic, ich mach Geld und bin reich, wir sind Gangbanger. Gangbanger, Gangbanger, hey. Niemand, ich schlag Mafia G's ins Face. Kleiner Cagefighter, fliege nach nem Punch in die Cloud wie Stage-Diver. Hundesohn, geh weiter. Du machst auf mega reicher Pimp, aber weswegen trägst du dein Mate in China Fake-Kleider? Ich komm mit miesen Armen wie Riesenkraken. Hau dich punk mit nem gezielten Haken aus deinem Leasingwagen, Nutte. Kollege kommt dir desinteressiert die Fresse polieren, wie deine Mama seine Stretch-Limo-Türen. Sie wollen mein Bett medizieren, denn er sei randgruppenfeindlich, weil er gegen Schwule hetzt und Frauen als Schlampen beleidigt. Zieh am Blatt, gebe keinen Fick und bleib mit den Lines weiter unter der Gürtellinie, wie Effas Schwanz, wenn er steif ist, kick die frauenverachtenden Parts. Ey, für mein Stiefvater ist deutscher Rap ein lustiger Haufen Lappen. Das war's, ein Haufen Lappen wie Cars. Und das geht unter anderem auf die Kappe von Lars, wie ein Autogramm von Savage. Gangbanger 2 mit dem Benz durch Hawaii, Kollege auf Farid Bang, zwei Legenden am Mic, mache Geld und bin reich, ich bin Gangbanger. Gangbanger, Gangbanger. Hey, Gangbanger 2 mit dem Benz durch Hawaii, Farid Bang und Kollege zwei Legenden.